für der Heiwi Rohle. Die nächsten drei Lieder sind für den Müller Franz. Oder nee, zu Ehren von Müller Franz. Wir spielen ein Lied für den Müller Franz und zwei Lieder vom Müller Franz. Eigentlich war abgemacht, dass jede Band halt auch mit Heiwi Rohle spielen muss. Da, mir war jetzt die Ensichtung.